Meine Frau sagt, ein Mann ist voll Tugend. So war sie schon in ihrer Jugend, oder wann? Obwohl sie schon fast 30 Jahre bei unserer Hochzeit einst war, oder wo? War's unschuldig lieb und so scheu? Sie ist mir bis heute noch treu, oder was? Doch sie betrügt ihn hintendrein. Der Mann muss ein Esel sein. Ich zahle stets als kleiner Mann. Mein Steuer schuld brav momentan, oder wann? Sonst sperren's mich ein durch die reichen Leid. Die lassen mich zahlen, sie halt Zeit, oder wir? Doch die nimmt man niemals beim Schopf. Dem Armen nimmt man den letzten Knopf, oder was? Wer glaubt, dass das Recht allgemein? Na, der muss ein Esel sein. Versprechen tut mancher oft viel, der gern Volksvertreter werden will, oder was? Ich kämpfe für den kleinen Mann. Wählt's mich, es wird gut gehen euch dann, oder wir. Doch wer nicht erkennt, was der redt, das halt noch, der wo er doch nicht, oder wann? Wer hofft nachher, geht es uns fein. Na, der muss ein Esel sein.